Mark. Die Tageskarte kostete 24 Mark 6 Dollar. Am Freitag traten auf in dieser Reihenfolge Richie Havens, Country Joe McDonald, John B. Sebastian, die Incredible String Band, Sweetwater, Burt Sommer, Tim Hardin, Ravi Shankar, Melanie, Arlo Guthrie und Joan Baez. Am Samstag traten auf Quill, Keith Hartley, Santana, Kent Heat, Mountain, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival und The Who. Am Sonntag traten auf Jefferson Airplane, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, 10 Years After, The Band, Blood, Sweat and Tears, Johnny Winter, Crosby, Stills, Nash and Young. Einige sangen nur ein Lied, andere spielten ein ganzes Programm. Und der Name Hendrix ist in dieser Aufzählung eben noch gar nicht aufgetaucht. Eben, Hendrix spielte am Montag. Das Festival war vorbei. Von den 500.000, wie viele es auch immer gewesen sein mögen, waren noch etwa 25.000 da. Der Rest war wieder zur Schule, zur Arbeit, zur Uni. An diesem Montag spielten die Paul Butterfield Blues Band, Shanana und dann er um 9 Uhr morgens. Wie wird das ausgesehen haben, nachdem die Sonne aufgegangen war? Wüst, dreckig, auf sicher. Nichts als Schlamm und Schmutz. Wenn Sie sich an die letzten Szenen des Films erinnern, ein Pärchen latscht durch die Ödnis. Er findet ein paar alte Schuhe, denn er ist barfuß. Er findet ein paar alte Schuhe zwischen all dem Müll und zieht sie an. Sie passen. Nach einem langen, manchmal fürchterlichen Wochenende. In Woodstock spielten einige, die kannte niemand. Die waren unbekannt. Joe Cocker, Carlos Santana, Melanie. Hendrix war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er war der Mann in Woodstock. Hendrix bekam 18.000 Dollar für den Auftritt, die höchste Gage, die bezahlt wurde. Und noch einmal 12.000 Dollar dafür, dass er in dem Film erschien. 30.000 Dollar, 120.000 Mark, eine Menge Geld. Hendrix spielte in Woodstock mit einer Band, die größer war als sonst. Bill Cox, Bass, Mitch Mitchell, Schlagzeug, Juma Sultan, Perkussion, Jerry Welles, Perkussion, Larry Lee, Rhythmusgitarre. Die Songs der ersten Stunde. Message to Love, Hear My Train A-Comin', Spanish Castle Magic, Red House, Loverman, Foxy Lady, Jam Back at the House. Hendrix Auftritt war gefährlich, risikoreich, chaotisch, lang, kritisch und inspirierend. Er wird gleich ein paar Worte sagen, dass sie kaum geübt haben, dass das Publikum der Band 2,5 Minuten geben soll, um sich einzustimmen, dass das der erste Strahl der neuen, aufgehenden Sonne sei, dass sie hier auf der Erde loslegen und das sei Rhythmus. Jimi Hendrix, Gypsy Sun and Rainbows, live in Woodstock am Mikrofon, sofern man das sagen kann, ist gut gewesen. I'll say that with me again. Yeah. Hey, we like to get something straight. We got tired of experiencing every once in a while. We just blowing our minds too much. So we decided to change the whole thing around. And call it Gypsy Sun and Rainbows. For short, it's nothing but a band of gypsies. We have Billy Cox playing bass. And from Nashville, Tennessee. We have Larry Lee playing guitar over there. Yellow Lee. We got Juma playing congas over there. Juma. We have Granny Goose. Mitch Mitchell on drums. And then we got Jerry Velez on congas too. You're truly our boot whistle. What do you worry? I have mine, thank you. I have mine, thank you very much. Give us about a minute and a half to tune them, okay? Like, we only had about 2 rehearsals, so we're gonna just do nothing but primary rhythm things, but I mean, it's the first ray of the moon rising sun anyway, so we must start from the earth, which is rhythm. called Message to Universe. Something to get the rats out of your bunks and those knapsacks you have in there. And I'd like to go ahead on with another slow thing, like to combine some little bit of jam, even messing around with the back of the house. I think we're going to call it Get My Heart Back Together again. Have you heard about my baby? Have you heard about my baby? Thank you. Thank you very much. Are these microphones all screwed up again? Yeah. I know what you mean. It's so embarrassing, man. I'm sitting up here. Those people looking at me too, man. Damn. Happy to be in eyes. Tell somebody to turn up the microphones while we get in tune, all right? Okay. We're very sorry for the delays, but like we're trying to get things together in between time, because like I said before, we only jammed a couple of times. But like I said before, this is the first ray, you know, so there's a whole lot more to go. The same. Sorry for the tune up between time, but well, hell, Cowboys is the only one to stay in tune anyway, you know. So we don't want to play too loud for you, so therefore we just play very quiet and very out of tune. there's a lot of girlfriends that we like to try to sing about sometimes. We're going to sing about this one over there in the A&M section over there, the one with the yellow underpants on. Yeah, yeah, you. I remember you last night, baby. Take us for a little while. I don't know. Y'all waited all morning? Golly, I really hope that maybe by tomorrow morning we can get something together. Give me an A. I'll pay that. Yeah, well, like I said before, we only ran a few numbers, so we'd like to try to do this one. We was jamming at the house. We don't have a name for it yet. This is like an instrumental. We'll just float along with it. It should go something like this. Deutschlandfunk.